Um uns war die orgiastische Männerwelt, sagte sie, mit ihrem Waffengerassel, ihren Befehlsstimmen. Und habe sie auch die seelischen Verheerungen, wie sie von dort ausgingen, in ihrem Roman wiedergegeben, so sei sie selber doch davon fasziniert gewesen, nie werde sie den Augenblick los, da sie der Hypnose des Verderbens erlegen, mitten in der Masse im Sportpalast, ihren Arm steil erhoben habe, im Dickicht der hochgestreckten Arme, immer wieder, wenn sie daran dachte, wie sie dem Gesicht da oben, mit der dunklen, in die Stirn fallenden Haarsträhne, die von einer schlaffen Handbewegung zurückgestrichen wurde, verfallen sei. Und dann eingestimmt habe, in den Rausch der Begeisterung, wolle sie vergehen vor Schande. Einige Atemzüge lang, unterhalb der kleinen Ortschaft Vestra, Bodarne, am Seeufer, wo noch Schnee lag und die Eisschollen sich stauten, war uns Berlin nah, das Berlin vor der großen Wende. Da war dieses Gezisch und Gewinsel, dieses Pfeifen um die Ecken, dieses metallene Getrampel. Da waren diese Stöße und Hiebe in etwas Weiches, da war dieses Keuchen, das sich näherte und entfernte, dieses schattenhafte Vorbeisausen und dann das Geschrei, das Ineinanderdringen der Stimmen, das Brüllen, ruckhaft erst, dann anwachsend zu einem Heulen, einem johlenden Orkan. Wir rissen uns beide daraus los, und die vollkommene Stille ringsum ließ uns das Kreisen des Bluts in unseren Ohren hören. Sie sei von diesem faden Gefühl überfallen worden, nach dem, was sich nicht aus Liebe, sondern nur zur Befriedigung der Wollust ereignet habe, sagte sie mit von Ekel entstelltem Gesicht. Über alles, was von der geistigen Kraft erschaffen worden sei, habe sich der Körper hinweggesetzt und höhnisch und lasterhaft die Eroberungen der Poesie zerfetzt. Sie habe versucht, mit ihrem Buch diese Kluft zu überbrücken. Der Versuch sei gescheitert. Das Buch habe ihr Leben als Schreibende beendet. Am schwersten vielleicht werde es ihr fallen, sagte sie, Anita Nathorst zu verlassen. Doch müsse auch dies wohl bald notwendig werden, und ich verstand ihre Worte nicht. Sie erging sich in einer schwärmerischen Schilderung der gealterten, dahinsiechenden Frau, gleichzeitig aber war ein Ton von Feindseligkeit herauszuhören. Da sie ja für sich nicht geglückt sei, die männliche Vormacht zu brechen, sagte sie, habe sie auch Nathorst in ihrer Verehrung zu einer Autorität männlicher Art gemacht. Die Beschreibung ihrer Schönheit widersprach meinen eigenen Eindrücken. Ich hatte Nathorst einige Male gesehen, sie war von hochgewachsenem, groben Körperbau, und ihr Gesicht war mir eher dumpf und flach erschienen als zart und vergeistigt, wie Boye es nannte. Sie trug eine dicke Jacke, weite Hosen und klobige Stiefel, glich einer Magd oder einem Knecht, im Kreis des Gesindes auf Bratz anwesend. Ihre knöcherne, vorgebeugte Gestalt mit dem schütteren Haar, Boye hatte von anmutigen Locken gesprochen, war mir aufgefallen in dem Hof zwischen Bratz Hospiz und dem Armenhaus, jetzt umgebaut zu einem Wasserwerk. Es war ein Hof, der dem Verfall preisgegeben war. Neben der Eingangstür im hohen Plankenzaun zur Straße befand sich das gerundete Tor zu einem von schiefem Dach überragten Schuppen für das Automobil, mit dem der Arzt Fahrten zu auswärts wohnenden Patienten unternahm. Ein klappriger, offener Wagen, dessen Motor vorn angekurbelt werden musste. Und für die altertümliche Kutsche, deren Räder verkrustet waren von den Reisen über Land. Ein Pferd war im Stall nicht mehr vorhanden. Doch Dung lag noch um die Krippe und an den Wänden hing das verstaubte Geschirr. Eine leiterartige Treppe führte hinauf zu dem Zimmer, in dem Bratz seine Analysen vornahm. Drunten in einem Verschlag gackerten Hühner, Geräte standen herum, auf dem Bock wurde Brennholz gesägt. Und nun, da wir zurückgekehrt waren zur Stadt und eintraten in den verschlammten Hof, graute es Boye vor dem Haus, diesem Haus, bevölkert von Verbannten, die einander umschlichen, stundenweise im Zimmer des Seelenarztes verschwanden, ohne Hoffnung wieder hervorkamen und umherirrend ihre Zeit verbrachten. Ich sah Boye stehen in diesem Gehöft, klein, schmächtig, in ihrem Wams, beim Schrammen der Säge, bei den Hieben der Axt auf den Baumstumpf, beim Geschrei der Hühner, die geköpft werden sollten. Sie stand da zwischen den vermummten, absonderlichen Figuren. Sie hatte ein Küken aufgehoben, hielt es in beiden Händen, während ein stämmiger Bursche in verdrecktem, umgürteten Regenmantel das Beil unterm Arm sich ihr näherte. Meine Mutter befand sich in einer starken Erregung, als ich sie das nächste Mal am Sonnabend, den 26. April, besuchte. »Boye sei vor 3 Tagen noch kurz bei Ihnen gewesen«, sagte mein Vater. »Habe auf beschwörende Weise zu meiner Mutter gesprochen, habe sie zum Abschied geküsst und sei seither verschwunden.« Polizei, Landwehr und freiwillige Helfer durchstreiften die Wälder in der Umgebung der Stadt, auf der Suche nach der Vermissten. Meine Mutter saß steil aufgerichtet. Ihre Lippen bewegten sich. Hin und wieder war ein Flüstern, ein Aufstöhnen zu vernehmen. Am Sonntag legte ich alle Wege zurück, die ich mit Boye gegangen war, hielt Ausschau nach Pfaden, die sie eingeschlagen haben mochte. Ich kam auch zur Dalbergsgata, wo wir einmal am Rand des steil aufragenden Geländes verweilt hatten. Und dort, nicht weit oberhalb der Straße an der Stadtgrenze, auf der Bergkuppe, wurde sie am Nachmittag von einem Bauern gefunden. Sie kauerte zwischen den bemoosten Steinen unter den Eichen in ihrem grauen Wollkleid mit ihrer gestrickten grauen Mütze. Vor sich, durch das kahle Gezweig der Büsche, hatte sie die Stadt in der Tiefe gesehen, im roten Abendschein, dann im violetten Dunst, schließlich dunkel hingelagert, durchsetzt vom Glitzern der Lichter. Und als die Lampen zu erlöschen begannen, hatte sie die Tabletten eingenommen und mit dem Wasser aus der Flasche hinuntergespült. Mehr als 1 oder 2 Tabletten konnte sie nicht schlucken, es wirkte sie im Hals. Immer müder werdend trank sie die Flasche aus. Die Füße zwischen den Schneeflecken wurden ihr kalt. Es fror in der Nacht zum 24. April, der Nacht nach der Kapitulation der griechischen Truppen in Saloniki. Sie sah noch, während sie die Arme auf der Brust kreuzte, wie sich Eiskristalle in der Flasche bildeten. Nach dem Frost der letzten Tage war der Frühling unvermittelt angebrochen. Das Fenster unseres Zimmers stand offen. Ich würde erst mit dem Abendzug zurückfahren nach Stockholm und mich vom Bahnhof gleich zur Frühschicht begeben. Jetzt saßen wir, mein Vater und ich, nachdem uns die Nachricht von Boyes Tod erreicht hatte, zu Seiten der Mutter, die zu weinen begonnen hatte, obgleich es eigentlich keinen Grund gab zu weinen, denn sie sah, dass Karin Boye noch lebte. Die Erde zwischen den Felsbrocken hatte sich angehoben, war aufgebrochen. Ihr Kopf war zwischen den feuchten Stängeln des Preiselbeerkrauts aufgetaucht, mit Laub auf dem Haar. Ihr Gesicht, die Augen geschlossen, die Wimpern bebend, hatte sich emporgewandt. Der schmale weiße Hals, die Schultern, die Schlüsselbeine erschienen. Jetzt stieß sie sich schnell hervor aus dem von Wurzelfäden durchflochtenen Boden. Die Hände griffen in den Farn, in die tropfenden Zweige des Gebüschs, stützten sich auf den Rand des Lochs. Schon stieß sie sich in die Höhe, sie rutschte, schoss fast hervor, den Körper steil gestreckt. Sie sah, dass ihr die Zähne aufeinander schlugen, dass sie zitterte am ganzen Leib, und ihr Gesicht war doch beseligt. Nur flüchtig sah sie die Auferstandene an sich vorbeigleiten, in der grauen Wolljacke, dem grauen Rock. Und wie sie sich umblickte, sah sie, dass das Gleiche ringsum geschah. Überall waren kleine Hügel aufgeworfen, die platzten und aus denen Köpfe auftauchten und Schultern und Oberkörper, aus denen Arme sich emporstemmten, Hüften und Beine nach sich ziehend. Sie weinte über all dies, über diese unzähligen, die, soweit der Blick reichte, auffuhren aus der Erde, aus dem knospenden, blühenden Gezweig, die Gesichter bleich, die Haut zerschunden, oft nicht zu unterscheiden, ob es Fleisch war oder Tuch. Und sie lebten alle, die Zähne schlugen ihnen aufeinander. Das war ein Rasseln wie von Grillen, ein unaufhörlicher heller Klang. Und da war ein Säuseln von Atemzügen, es kühlte ihr das von Tränen feuchte Gesicht. Ihre Freundin war über ihr entschwunden. Eben noch hatte sie ihre nach unten gestreckten nackten Zehen gesehen, jetzt war sie fort und lebte weiter, wie sie alle weiterlebten, die sich aus dem Erdinnern in die Luft erhoben, die sie entfernt hatten, all diese entblößten oder notdürftig bekleideten Frauen, diese nackten Kinder mit den hervortretenden Rippen, den dünnen Beinchen, diese Männer voll schwarzer Flecken, von Lumpen umflattert, all diese Gesichter mit zerfließenden Zügen, verschlossenen Augen, glatt oder bärtig, lebendig alle, atmend. Und sie weinte immer noch, als ich aufbrechen musste. Erst jetzt, nach ihrem Tod, beim Studieren ihrer Bücher, beim Sprechen über sie mit Rodan, lernte ich sie kennen. Ich rekonstruierte ihre Person, neben der ich über ein halbes Jahr hin einhergegangen war, ohne dass mir der Argwohn gekommen wäre, sie entferne sich mehr und mehr von den Lebenden. »Sie habe zahlreiche Selbstmordversuche unternommen«, sagte Rodan. »Eigentlich sei dies seit langem schon ihre Umgangsform mit den Freunden gewesen. Sie habe sie zu sich gelockt mit der Drohung, dass sie gehen würde, wenn sie sie nicht festhielten. Er wolle es nicht Erpressung nennen, sondern eine extreme Lebenshaltung, in der sie von ihren Mitmenschen etwas verlangte, was sie ihr nicht geben konnten. Seine Versuche, ihr die Schlaftabletten, die sie jeden Abend zu sich nahm, zu entziehen, seien missglückt. Früher, als sie noch an der Schule war, habe eine Freundin an ihrem Bett warten müssen, bis sie eingeschlafen sei. Auch Nathorst und Bratt hätten stets bei ihr nach Medikamenten gefahndet, dennoch sei sie von dem, was anfangs noch Hilferufe gewesen waren, jedes Mal weiter vorgestoßen zum Endgültigen. »Das Provozieren des Todes könne zu einer Gewohnheit werden«, sagte er, »zu einer Sucht. Einmal habe es dazu kommen müssen, dass sie sich dem Tod, dem sie so oft nahe gewesen war, ganz hingab. Da habe die Sehnsucht nach dem Ende die Hoffnung auf Rettung überwogen. Der Gedanke, dass es mir nicht gelungen war, etwas von dem, was sie während unserer Gespräche zum Ausdruck gebracht hatte, zu deuten, ließ mich nicht los. Ich hatte mich begnügt mit dem, was bei unserem Zusammensein in Erscheinung trat, ihre Haltung, ihr Gesichtsausdruck, die Art, in der sie sich an mich wandte, das Reflektieren des Eindrucks, den ich in ihr hinterlassen hatte, und was dem Verständigungsmittel Sprache zu entnehmen gewesen war, an Auskünften, Tonlagen, Pausen. All dies hatte stets meinen Umgang mit Freunden geprägt. Wir waren gemeinsam in einer bestimmten Außenwelt vorhanden gewesen und hatten miteinander versucht, Mittel und Wege zu deren Aufklärung zu finden. Auch das Dasein meiner Mutter hatte ich immer noch unserem Lebenskreis zugeordnet, selbst wenn das, was sich in ihr ereignete, uns nicht zugänglich war. Ich kannte doch die Herkunft. Sie war mir gegenwärtig. Ich konnte mir nichts anderes denken, als dass sie uns nah bleiben müsse. Beim Sprechen mit Boye aber hatte ich mich an jemanden gewandt, der mehr und mehr fortgetrieben wurde. Die Vernunft, auf die ich mich berief, hatte sie oft als beengend und zerstörerisch von sich gewiesen. Doch sie hatte die Scheinvernunft gemeint, wie sie ausgegeben wurde von den politischen Führern, und die nichts anderem dienen sollte als der Anerkennung einer Unterwerfung. Eine solche Vernunft, die die eigenen Regungen ersticke, die ein äußeres Herrschaftsgefüge aufrechterhalte, habe sich gegen alles richten müssen, was den Ursprung der Poesie ausmache. Einmal hervorgegangen aus der Studentenbewegung Clarté, Stellung beziehend zu sozialen Konflikten, sich beteiligend an Aufrufen, war sie zu finden gewesen unter denen, die in den gesellschaftlichen Kämpfen standen. Dann aber, konfrontiert mit den Auswirkungen der Parteimacht, hatte sie sich zurückgezogen in das, was es in ihr noch an Unversehrtheit gab, und sich von dort aus, mit den Energien, die ihr noch blieben, aufgelehnt gegen die Eingriffe, die auch ihr persönlichstes Denken und Fühlen ausreißen wollten. Sie hatte sich nicht, wie ich, ausgehend von wirklichkeitsgetreuem Beweismaterial, gemeint hatte, in Labyrinthen verloren, deren Ausleuchtung die Zeit nie zulassen würde, sondern sich in ihrem Buch »Kallocain« hineinversetzt in das letzte nur denkbare Wuchern einer schon zutiefst verunstalteten Realität. Und all das, was wir im Selbsterhaltungstrieb nicht zu durchschauen wagten, zu etwas unmittelbar Bevorstehendem gemacht. Boye, dieser zarte Mitsoldat, dieses nächtliche Ich von unbestimmtem Aussehen und Alter, hatte mit ihrer Darstellung einer unbarmherzigen, in zwei gewaltige Blöcke geteilten Welt das ganze theoretisch aufgebaute Dasein des jungen Arbeiters, der zum Schriftsteller werden wollte, überrollt. Das, was mir in ihren Äußerungen manchmal als seelisch versponnen, als überlastet mit Gefühlen erschienen war, brachte mein rationales System ins Schwanken. Wir hatten aneinander vorbeigeredet, als wir über das Schreiben sprachen. Ich war angeregt worden von ihr, die Dichtungen ihrer Generation in Schweden zu lesen, fand dort vieles, was ihr verwandt war, Doch was sie zu sagen gehabt hatte, das eröffnete sich mir erst jetzt bei der wiederholten Lektüre ihres letzten Buchs. Was sie schilderte, war nicht Utopie, wie ich angenommen hatte, sondern Untersuchung des Gegenwärtigen. Die Zeitverschiebungen, die scheinbar eine Entfernung zu unserer Wirklichkeit verursachten, wiesen auf Bestehendes hin. Die Schuld, die sie in sich trug, bezog sich weniger auf die sexuellen Konflikte als darauf, beteiligt zu sein am Unvermögen der Menschen, der Entwicklung des Staats zum Mordinstrument hin Einhalt zu gebieten. Bei den beiden Großmächten in ihrem Buch, dem Weltstaat und dem Universalstaat, war von Ideologien nichts mehr erkennbar. Zwar existierten nach langen Kriegen die beiden Reiche nebeneinander mit vorgegebener Unterschiedlichkeit, doch lag der Unterschied nur noch in den Schwankungen des militärischen Gewichts. Die pompöse Rivalität diente einzig dazu, Kraftsteigerungen hervorzubringen. Auf nichts anderes kam es den beiden Führungszentren an, als die geeignete Stunde zu finden, den Gegner zu zerschmettern. Der angespannte Zustand gegenseitiger Überwachung in höchster Alarmbereitschaft glich dem jetzigen. Doch war er jeglicher Hoffnung auf den Sieg der Seite, der wir den Vorzug gaben, beraubt. Der Blick richtete sich in eine Zukunft, in der sich die Wahlmöglichkeit, sogar der Sinn für Unterscheidung, vollends verloren haben würde, in dem jede Gedankenregung verdüstert würde von einem ungeheuren gegenseitigen Terror. Und hatte der in seiner Verzweiflung lebende Chronist geglaubt, dass Reste von Erinnerungen an eine Freiheit sich nie ersticken lassen, so musste er nach dem Blitzkrieg des Nachbarstaats, der die beiden Reiche zu einer einzigen Macht zusammenwarf, einsehen, dass durch die Verdoppelung der Bestialität auch dieser Funke eines Traums erlosch. Dieses Ende der qualvollen Suche nach Wahrheit widersprach unseren eigenen Absichten, obgleich Rodin nicht die Fähigkeit der Dichterin leugnen wollte, unseren schrecklichsten Befürchtungen Ausdruck zu verleihen. Wir, die wir gelernt haben, nach praktischen Überlegungen zu handeln, sagte er, neigen auch dazu, die Menschen, mit denen wir umgehen, im Zusammenhang mit einer beeinflussbaren, veränderbaren Politik zu sehen. Dennoch können wir nicht umhin, plötzlich in gänzlich fremden, gesetzlosen Regionen aufeinander zu stoßen. Wir wollen von diesen Abgründen nichts wissen, weil unsere Kräfte sich dort erschöpfen würden. Wir halten uns an das, was kenntlich gemacht werden kann. Wir haben es eilig, wir müssen uns schnell absprechen über aktuelle Probleme. Wir haben uns zufrieden zu geben mit flüchtigen Parolen, um anzukommen gegen die direkten Gefahren. Dabei nehmen wir die Missverständnisse in Kauf. Unsere Begabung reicht nur dazu aus, das, was unsere Einstellung zu den Tagesfragen betrifft, notdürftig zu regeln. In den emotionalen Jagdgründen bleiben wir allein. Die Moral, die Ethik, verlegen wir auf die Ebene der äußeren Beziehungen und geben damit unserem Tun den Anschein von Verantwortlichkeit. Wenn es überall zum Bersten und Zerreißen kommt, schieben wir die Schuld aufeinander ab. Ein Spielraum, in dem wir einander als Hilflose, als Unwissende, als Gemarterte und Krüppel finden könnten, bleibt uns nicht. Boye, sagte er, hatte recht. Sie wollte dieses zur heillosen Vernunft verfälschte Leben nicht mitmachen. Der Preis, den sie dafür zahlte, war der Untergang in der Ausweglosigkeit. Wir, sagte Rodin, mit seinem hustenden Gelächter, halten uns an diese Moral, diese Ethik, denn sie ist das Höchste, was wir uns in unserer Unsicherheit, unseren Zweifeln abgewonnen haben. Auch wenn die Oberfläche, auf der wir agieren, hauchdünn ist, so ist das dort Gemeinsame, dem bodenlosen Dickicht von Trieben und Sehnsüchten darunter vorzuziehen. Wir haben nichts als diese Leistungen, die uns nach Spanien in die Illegalität, den politischen Untergrund führten, damit ist anderen zu helfen, und wo dieser winzige Halt an Wörtern und Absprachen sich verliert, gibt es nur noch das Unberechenbare, die Trugschlüsse, das Vergehen in Betrübnis und Bitterkeit. Doch habe er Verständnis für Boye, die den Organisationen, die uns zur Verwirklichung unserer Absichten zur Verfügung stehen sollten, nicht mehr trauen konnte. Auch er sehe heute kaum mehr Vorschläge für Übereinstimmungen. Ich gab Boyes Schilderung wieder, wie sie sich hatte betören lassen von dem Mann mit dem bleichen Hysterikergesicht auf der Tribüne in der überfüllten Sporthalle, und wie sie zu spät erst das Ruchlose seiner Reden begriffen habe. Viele von uns, sagte Hodan, seien immer noch, und oft gerade, wenn es um Entscheidendes gehe, wie Kinder. Wir ließen uns beherrschen von Hoffnungen, deren Ursprung eingebettet sei in der Erinnerung an das Ertasten der Mutterbrust, im Aufgehen in einer Harmonie, die es für uns nicht mehr gebe. Auch Boje müsse, wie wir alle, nach der Mutter, dem Vater in sich gesucht und diese in wachsendem Maß vermisst und durch andere Gestalten ersetzt haben. So habe sie sich ergreifen lassen von dem, was vielen Verlassenen damals wie eine Offenbarung erschienen war. Und dies sei ihr widerfahren, nachdem sie schon einmal das Illusorische eines großen Versprechens erkannt habe. »Ich möchte behaupten«, sagte er, »dass unsere Generation mehr gezeichnet ist von dem Unheil, das die Sowjetunion ergriff, als von den Verheerungen durch den Faschismus. Denn an dem Arbeiterstaat hingen wir mit unserem ganzen kindlichen Glauben, während uns von Anfang an bekannt war, was in Deutschland aufkam. Gegen diese Macht konnten wir uns rüsten, konnten zurückschlagen, mussten uns von ihr auch in die Flucht treiben lassen. Zur Sowjetunion aber hielten wir. Und für sie werden wir auch weiterhin eintreten, jetzt, da der Zusammenstoß mit Deutschland immer unausweichlicher wird. Nachdem sie die Hochstimmung in der Sowjetunion vermisst habe, die in ihrer idealistischen Erwartung mit diesem Land verbunden gewesen sei, habe sie sich aus der Umklammerung des Kontrollapparats frei gemacht und sich in Deutschland dann ohne Rückhalt dem Spuk der neuen Gemeinschaft in die Arme geworfen. Sie habe nicht widerstehen können, habe mit einstimmen müssen in den Jubel, habe eins werden wollen mit der Masse, und dazu habe sie nicht der Wunsch nach Leben getrieben, sondern nach dem Verschwinden im Tod. Denn das Aufgehen in der Masse, das sei wie ein Aufgehen im Tod. Die Menschen finden einander im Tod. Im Tod sammelten sich die Myriaden, aus allen Zeitaltern. Nur im Tod sei das Maßlose des menschlichen Lebens zu begreifen. Und nun erriet ich, was meine Mutter für sie bedeutet hatte. Sie hatte ihr das Gefühl für eine Grenzenlosigkeit und Zeitlosigkeit nahegebracht, in der alles, was je gelebt hatte und je leben würde, vorhanden war. Und dies hatte ihr den Anstoß zum Abschied gegeben. Nichts anderes mehr blieb ihr. Sie hatte alle Möglichkeiten zu Notlösungen untersucht. Die Annäherung an einzelne Menschen verlor ihre Natürlichkeit, musste zu einer Folge von Vivisektionen werden. Eine Zuneigung konnte es nicht mehr geben, da man sich niemandem gegenüber sicher fühlen durfte, da der Nächste unversehens zum Verräter wurde. Vor jedem hatte man auf der Hut zu sein, dass man nicht das Bruchstück eines Gedankens preisgebe. Sogar seine Träume wegen wurde man verurteilt, seit das Staatswesen, das sich ihr mit solcher Rigorosität zu erkennen gegeben hatte, das Wahrheitsserum Kallokain besaß, das einem jeden die letzten Geheimnisse abzulocken vermochte. Die Verwendung dieser Injektionen war gesetzlich legitimiert worden, und das Furchtbare war, dass sie, das Ich des Buchs, der Erfinder dieser grünlich schimmernden Lösung war. Weil sie nicht davon ablassen konnte, wissen zu wollen, weil sie sich nicht mit der Gleichschaltung des Denkens abgefunden, sondern in sich die Spuren einer früheren Sprache wachgehalten hatte, verurteilte sie sich selbst zum Tod. Denn in einer Welt, in der der Staat die alleinige Macht ausübte und absolute Anpassung forderte, durfte es Impulse, die nach eigenen Erkenntnissen drängten, nicht länger geben. Allein die Erinnerung an andere Lebensformen musste zur Verurteilung führen. Wo Fälschung und Lüge sich zur höchsten Wahrheit ernannt hatten, war die einzige Handlung, die sich als wahr bezeichnen ließe, der Selbstmord. Der fortwährenden Gefahr ausgesetzt, entdeckt zu werden, hatten einige wenige sich für das Verbrechen entschieden, der Herrschaft des Staats zu entfliehen und ein Dasein in der Einöde zu suchen, um nach der Zeit der großen Kriege einer verschütteten Kultur zu gedenken. Wie musste Boje gelebt haben in ihrem letzten Jahr, fragte ich mich, als ich die Wahrheitssuche, identisch mit der Suche nach dem künstlerischen Ausdruck, in ihr gespalten hatte. Ihre Furcht vor sich selbst hatte sie einer gnadenlosen Außenwelt überantwortet. Die Wahrheit in ihr war unerträglich, war zu einer geleugneten Wahrheit geworden. Als berichterstattendes Mitglied des Freiwilligen Opferdiensts in der Chemiestadt Nummer 4 lieferte sie sich selbst der Verfolgung aus. Um die Wahrheit kämpfend, geriet sie immer näher an die Entscheidung, sich das Leben zu nehmen. Eine ganze Nacht lang sah sie sich liegen neben einem geliebten Mietsoldaten, besessen vom Gedanken, aus ihm durch das Serum die Wahrheit mit Gewalt hervorzurufen, um auf diese Weise der Wahrheit ausgeliefert zu werden. Ihre Unscheinbarkeit war Maske gewesen. Sie wusste, in ihrer Welt konnte schon ein anders gearteter Blick, ein abweichender Gesichtsausdruck auffallen. Allein die Ausstrahlung einer Unruhe konnte als so gefährlich angesehen werden, dass sie Verhaftung bewirkte. So weit war es mit ihr gekommen, mit dieser kindhaften Frau, dass sich die innere Sprache der Poesie nicht mehr vereinen ließ mit den äußeren Lebensformen, dass die Forderung nach absoluter Freiheit der Kunst zerbrechen musste an der Unerfüllbarkeit, die das Dasein diktierte. Die Partei als ideologische und politische Organisation, gedacht als Werkzeug zur Vervollkommnung des Menschen, war zum Staat selbst, zum Inbild des Unabänderlichen, Definitiven, Versteinerten geworden, zu einem Prinzip, das dem der Kunst entgegengesetzt war und das, je fester es sich etabliert hatte, desto mörderischer werden musste, bis von irgendeinem Ausblick nichts mehr vorhanden war und das, was noch Dichtung hervorbringen wollte, sich im Inneren verzehrte. Früher hatte sie nie so viel Tabletten zu sich genommen, dass man sie nicht wieder hätte wecken können, jetzt aber war sie sicher gewesen, dass niemand sie finden würde. Und diesmal brachte sie sich in den Schlaf mit einer Wollust, wie nur der Wunsch nach der letzten, nicht mehr zu überbietenden Handlung sie wecken kann. Ungestört konnte sie vergehen, hier zwischen den Eiszeitsteinen. Und dann können wir doch noch, um unser Verständnis für das menschliche Verhalten zu vertiefen, sagte Hodan, einige Charakterzüge aufdecken, die vielleicht Hinweise geben auf ihre Wahl. Für sie war das Triebhafte an sich schon ein Süchtigsein. Die Grenzen zwischen männlichem und weiblichem waren fließend in ihr. Anita verkörperte etwas von Mütterlichkeit, konnte aber auch, indem sie sich ihr entzog, ihr Abweisung, Härte entgegenbrachte, zu einer männlichen Gestalt werden. Gleichzeitig war sie die eifersüchtig bewachte Geliebte, die ihrerseits um Brat warb, der jedoch seine Frau, die ihn verlassen hatte, wiederzugewinnen suchte, und am Ende bildete sie, der Margot, das jüdische Mädchen, erbärmlich anhing, sich das Liebesverhältnis zwischen Anita und dem Arzt nur ein. Dies war der Reigen, in dem sie sich nach archaischem Muster bewegte. Ihr geschlechtliches Leben war gestört. Sie fand keine Funktion mehr als Frau, als weiblicher Organismus. Die Lösungen, die ihr Intellekt zustande gebracht hatte, legten sich wiederum als Schranken vor ihre Empfindungen. Es gelang ihr nicht, sich selbst zu definieren. Nachdem die Analyse in Berlin allzu starke Kräfte in Bewegung versetzt hatte, erlangte sie im Bewusstsein ihrer Sündhaftigkeit ein Gleichgewicht nie wieder zurück. Sie hat sich selbst dazu verflucht, sagte Hodan, nicht sein zu dürfen, was sie sein wollte und was sie im Grund war. Anstatt sich ganz ihren Sehnsüchten auszuliefern, ging sie unter in dem, was von der Normalität als Wahn angesehen wurde. Und was dann zurückblieb, war nur die Einsicht aller, dass ihr nicht zu helfen war. Nathorsts gleichmütige Bemerkung, dass jeder das Recht habe, über sein eigenes Leben zu entscheiden. Und das einfältig fröhliche Pfeifen des Landarztes. Und plötzlich die Erinnerung, wie ich sie einmal, als sie im Gästehaus nicht zu finden war, getroffen habe. Da stand sie, am Samstagabend, im Hof vor dem Tanzlokal an einer der Seitenstraßen zur Plangatta. Es war ein erdener Hof mit eingewalzten Kieseln, die Leute drängten die Stufen zum Eingang hinauf. Sie stand abseits, ihr Gesicht hatte diesen Ausdruck von Verlorenheit. Sie war völlig in sich versunken, bemerkte mich nicht, hätte mich auch nicht erkannt. Ich sprach sie nicht an, zog mich zurück, sah sie vom Hoftor aus noch lange dort stehen. »Wie sollte ich je über dies alles schreiben können?« sagte ich zu Hodan. Und er lachte wieder, antwortete, »Du brauchst zu deiner Arbeit nur einen Bleistift und ein Stück Papier. Ich brauche einen umfangreichen medizinischen, klinischen Apparat. Und dir verwehrt niemand die berufliche Handbewegung, während ich die Genehmigung zur Praxis vom Staat nicht erhalte.« Wie er jetzt vor mir saß, in der Neubauwohnung am Lindnersplan, ihm zu Füßen sein einjähriger Sohn, dessen Augen von der gleichen Schwärze waren wie die seinen, so hatte ich ihn oft in der Krankenstation Cueva la Putita und in der Villa Candida am Bett eines verwundeten oder zusammengebrochenen Soldaten gesehen, mit jener Aufmerksamkeit, die zugleich schonungslos und beruhigend war. Immer hatte er Ungewissheiten durch eine Bemerkung, eine Frage in Zusammenhänge gestellt, die den Ansatz zu Einsichten und zur Möglichkeit eines Überblicks boten. Er hatte es verstanden, einem Verstörten wieder den Mut einzugeben, an sich selbst festzuhalten und jene zu beschwichtigen, die von Ängsten und Widersprüchen umgetrieben wurden. Was die besten Führungskräfte an der Front mit Beherrschtheit und Zuversicht geleistet hatten, vollbrachte er im Rückzugsgebiet mit seinem Wissen um die menschlichen Schwächen und Zweifel. Er erwähnte Markauer, deren Geschick uns im Sommer 38 getroffen hatte. Es habe nicht viel gefehlt, sagte er, und auch er wäre damals an die Wand gestellt worden, von den Genossen, die in Paris dann Münzenberg gestürzt hätten, und von denen zumindest einer sich im Stockholmer Untergrund aufhalte. Das Kind richtete sich auf, schwankte, fiel um, wurde aufgefangen von der Mutter, bildete brabbelnd Wörter, umgeben von der Anteilnahme der Eltern, würde es seine eigene Welt entwickeln, mit Entdeckungen füllen. Zärtlich blickte Hodan der Frau nach, die das Kind wegtrug, und jetzt war auch er so für sich, dass es mir fast unzulässig schien, ihn anzusehen. Und während ich mich abwandte, war um Hodan ein Zimmer, das die Frau eben verlassen hatte. Es war das möblierte Zimmer in der Pilestrede in Oslo, die Wände umrankt von den üppigen Blüten des Tapetenmusters. Ein Streifen der Morgensonne fiel durch den Spalt des Vorhangs. Noch war eine Spur ihres Wesens im Raum. Er hatte noch einmal, nach all den aufgelösten Gemeinschaften, eine Ehe eingehen wollen. Im Februar vor 2 Jahren war es gewesen. Sie, die er vor kurzem erst kennengelernt hatte, war auf dem Weg zum Bahnhof, um nach Stockholm zu reisen. Er wollte ihr folgen, doch bei den erwachenden Geräuschen der Stadt, allein in dem dschungelhaften Zimmer, spürte er, wie die Krankheit, die er vergessen hatte in der Nacht, wieder über ihn herfiel. Er war dem Ersticken nah, wälzte sich zum Tisch, auf dem die Spritze lag, stieß sich die Nadel in den Schenkel, und ich sah durchs Fenster im 3. Stock über den Platz, auf den die jungen Birken und Platanen vom Wind gezaust wurden, über die abschüssige Straße, hinter der die Tranebergsbrücke mit ihren mächtigen Pfeilern anstieg, die Wiesen und Baumgruppen jenseits des Trottningholmwegs, gekrönt von den Reihen der neuen Wohnblöcke, die von Lichtschauern durch alten Gewässer um Stora Essingen, bis zu den im Dunst verschwindenden Industrien an den südlichen Ufern der Mellarmündung. »Es hat jahrelang gedauert«, hörte ich Hodan sagen, »bis wir wieder zu brauchbaren politischen Vorstellungen gelangten. In Spanien hatten wir den Höhepunkt unserer Zuversicht erreicht. Und hier begann, nach dem einzigartigen Enthusiasmus, das langsame Zerbröckeln des Zusammenhalts. Während des letzten Jahres in der Bastion der Republik, deren Zerfall wir nicht abwenden konnten, war mir die Unmöglichkeit der Volksfront klar geworden. Diese einheitliche Front war zu spät gekommen. Oder ihre Zeit war noch nicht gekommen, weil die Menschen, die sie tragen sollten, sich nicht vom alten Parteidenken gelöst hatten. Ihre Starrheit war nicht, wie ich anfangs geglaubt hatte, bedingt gewesen durch die Unerbittlichkeit des Kriegs, sondern durch Egoismus, Überheblichkeit und Rachsucht. Daran waren wir zugrunde gegangen, nicht an der militärischen Unterlegenheit. Dass wir einander nicht mehr vertrauen konnten, war der Grund unserer Entkräftung. In Paris, nach der Flucht, war wieder von der Notwendigkeit des Zusammengehens die Rede, doch das geschah nur, um uns abzulenken von den Verhaftungen und Verschleppungen derer, die nach einer offenen Parteipolitik verlangten. »So sehe er die Lage«, sagte er. Und ich wagte, ihn wieder anzublicken. Seitdem, nach allen Absprachen mit Deutschland, für Schweden die Gefahr gewachsen sei, in ein faschistisches Europa eingeordnet zu werden, bleibe ihm nur noch England, in der Hoffnung, dorthin auswandern zu können. Vor einem Monat schon habe er das Gesuch um Erlangung der Staatsbürgerschaft an die norwegische Exilregierung in London geschickt. Mit der Arbeiterpartei Norwegens unterhalte er seit langem enge Beziehungen. Nie könne er ansässig werden in Schweden, wo die Behörden ihn fortwährenden Schikanen aussetzten, die Ärztekammer ihn erniedrige, wo er mit seinen Fähigkeiten zu nichts anderem zugelassen werde als zur anonymen Beratungstätigkeit im Büro Ottesen Jensens. Trotzdem wirkte er, Ende April 1941, fast ausgeglichen. vielleicht in der Erwartung einer zustimmenden Antwort aus England oder in der Freude über das Kind. Doch auch in Spanien hat er sich so geben können, um sich dann zurückzuziehen und in seinem Zimmer allein zu sein mit einem Erstickungsanfall. Jetzt wollte er mehr über meine Arbeit erfahren. Als ich erwähnte, wie ausgehöhlt ich mich nach der Arbeit morgens in der Fabrik an den Tisch zum Schreiben setzte und mich um die schon wie verflogenen gestrigen Sätze mühte, sagte er, dass eine künstlerische Tätigkeit gar nicht denkbar sei ohne eine feste Ebene, wo der Stoff allen äußeren Angriffen entzogen bleibe, denn wie könnten wir uns sonst die Schöpfungen erklären aller derer, die ihr Dasein in ständiger Not, ständigem Elend verbracht hatten? Was ich uns so oft als Unmöglichkeit der Kunst, der Dichtung zeige, sei in Wirklichkeit die Voraussetzung für die Arbeit, mit der sich das Leben ermöglichen lasse. Auch ich musste dies empfunden haben, denn es hatte mich nie entmutigt, wenn ich wochenlang nichts zustande brachte, das Geschriebene immer wieder ausstrich, von vorn begann. Ich war ja noch ungeübt, war noch nicht vorgestoßen zu jener Schicht, von der Rodin gesprochen hatte, musste das Material noch aus der Schwemme von Abfall und Schlamm hervorsuchen. Vielleicht, sagte Rodin, wagst du auch noch nicht, ganz für dein Schreiben einzustehen. Glaubst, du würdest damit deine Arbeitsgefährten kränken? Er hatte recht. In der Fabrik griff ich nur verstohlen zum Notizbuch, das ich bei mir trug. Und wenn wir während der Pause mit unseren Thermosflaschen, unseren Blechbüchsen am Rand des Waschkessels saßen, im stechenden Geruch der Säure darauf verzichteten, zur Kantine im obersten Stock des Hofgebäudes hinter der Rampe zu gehen, weil uns dies 5 Minuten gekostet hätte, wäre mir das Eintragen von Stichworten überheblich oder wie etwas Anrüchiges vorgekommen. Dabei hatte ich mich doch seit jeher darum bemüht, keinen Bruch entstehen zu lassen zwischen den manuellen und den intellektuellen Tätigkeiten. Hatte immer darauf bestanden, dass wir das, was sich in den Werkstätten und Montagehallen mechanisch vollzog, bewusst aufnehmen. Gerade weil wir geduckt, missachtet wurden, hatte ich, ermutigt durch die Bücher, deren Autoren aus der Arbeiterklasse stammten, unseren Werkplatz als eine Schulungsstätte unter anderen verstehen wollen, wo das Aufschlagen eines Schreibhefts etwas Selbstverständliches sei. Doch schon die Frage, was ich denn da aufschreibe, erschreckte mich, als würde derjenige, der forschen und sich weiterbilden wollte, bezichtigt. Er dünke sich besser als die übrigen. Und wenn sie gestellt wurde von einem Werkmeister, einem Ingenieur, konnte dies bedeuten, wegen ungebührlichen Betragens entlassen oder wegen Industriespionage verhaftet zu werden. Vor allem aber war die Scheu vor dem selbstbewussten Notieren zurückzuführen auf das alte Verharren in der Anpassung, in der das gewohnte Zusammenspiel von Handgriffen und das tägliche sich aufeinander verlassen eine Art Geborgenheit vermittelte, die wir nicht aufs Spiel setzen wollten. Diese eigentümliche Trägheit stand im Widerspruch zu der Heftigkeit, mit der bei fachlichen Zusammenkünften die mangelhafte Absicherung in der Zinnschmelzerei oder der unzulängliche Stundenlohn besprochen wurde. Und ging so weit, dass Anteilnahme nur aufkam, wenn es um ein Fußballspiel ging. Da konnten sich alle Auflehnung gegen die Betäubung, alle Begierde nach einem anderen Leben leidenschaftlich der behenden Kunst zuwenden. Da ging alles Verlangen nach Selbstständigkeit und Erfindung glühend auf in einer kurzen, erlaubten Freiheit, von der dann nichts anderes übrig blieb als erbarmungsloses Schlafverlangen. Und doch, wie viele Geschichten lagen verborgen in den wortlos geübten Handhabungen mit Schaufeln, Greifzangen und Karren, wie viel Geschichte lag gespeichert in den einförmigen Bewegungen zwischen Kolben, Riemen, Rädern, Hebeln, Stangen, Rohren, Luken und Schächten. Dies alles, von der Entmutigung längst zu etwas gemacht, das des Erwähnens nicht wert war, hätte zum Stoff für mein Schreiben werden können. Und alle hätten darin die Kraft erkennen können, die zur Veränderung ihrer Lage führen mochte. Nur blieb uns nie die Zeit, in diesen tieferen Schichten zu graben, und eine Voreiligkeit meinerseits hätte, aufgrund der Empfindung von Peinlichkeit, Spott oder eine wegwerfende Bemerkung bewirkt. Aus Scheu, mich ihnen aufzudrängen und mich vielleicht einem Spitzel verdächtig zu machen, hielt ich mich vor den Fragen zurück, die notwendig gewesen wären. die verstockte Ansicht zu überwinden, uns stehe nichts anderes zu als dieses Dasein am Arbeitsplatz. Sprach mit Rogerby, mit Selin nur über die zu verwaltenden Erfahrungen von Generationen, die lagen sie auch zeitweilig, brach unter neuen Bedingungen ihre politische Kraft zurückgewinnen könnten. So bereitete ich etwas vor. Ich erprobte etwas, oder es wurde etwas an mir erprobt, und es gab dafür kein Modell, keine Gebrauchsanweisung. Es sei in uns ein neuer Menschentyp angelegt, zu dem hätte ich mich zu bekennen. Und ob er dies nicht, fragte Hodan, schon in Berlin, vor seiner Flucht zu uns gesagt habe. In dem mit Möbeln überladenen Zimmer, doch glänzend vor Sauberkeit alles, die Tische mit Spitzendecken, die Sofas voller Kissen, die Kommoden voller Vasen, Figürchen gerahmter Fotografien, die Wände voller Bilder. Hier erhob er sich aus dem knisternden Korbstuhl, warf den Mantel um, setzte die Baskenmütze auf, schlang den Schal um den Hals, folgte mir zur Tür, begleitete mich hinunter zum Lindnersplan, um sich auf einen Spaziergang zu begeben in den Anlagen am Berghang hinter dem Haus. Auf dem Pfad hinauf zwischen den Fliederbüschen, umfahren von Windstößen, sprachen wir wieder von Boje. Doch vom Blick über das Tal, wo neben Baugrundstücken der Sportplatz, die Omnibushalle lagen und an dessen westlichen Strand die schaumgekrönten Wellen vom Ulfsundersee schlugen, mussten wir uns, weil uns die Böen den Atem nahmen, abwenden und Schutz suchen hinter den vielfach gestaffelten Wohnkuben. Entlang an den weißen, vierstöckigen, dann und wann von Türmen unterbrochenen Häuserreihen, versuchten wir noch einmal, aus Boyes Handlungen Schlüsse zu ziehen, die zur Beschreibung der Wirklichkeit dienen könnten. Es mochte zutreffen, dass der eine beherrscht war von der Vorstellung einer unüberwindlichen Kluft zwischen der Kunst und dem politischen Leben, während für den anderen die Kunst von der Politik untrennbar war. Vielleicht waren dies nur verschiedene Auffassungen von ein und derselben Sache, und derjenige, der meinte, dass sie nicht gescheitert sei an dem Druck, den die äußeren Verhältnisse auf die Kunst ausgeübt hatten, sondern an dem beeinträchtigten Vermögen, mit der Kunst, also dem selbstständigen Denken, einzuwirken auf die scheinbar unerschütterliche Realität, hatte sich bloß einen Rettungsring angelegt, um sich an der Oberfläche zu halten, während die Kunst nicht davon ablassen konnte, so tief wie möglich zu tauchen. »Wie aber stand es um ihre Suche nach der Wahrheit?« fragte Hodan. »Hatte sie nicht beim ständigen Provozieren des Widerspruchs die Synthese aus dem Auge verloren und nur eine Paradoxie gefunden? Eine Paradoxie von tragischer Art, an der sie dann zerbrach?« Vom Hustenanfall geschüttelt, floh er in einen Torgang, spuckte ins Taschentuch und sagte mit rasselnden Lungen, indem er das Schicksal Boyes mit dem meiner Mutter verband, »Das Unheimliche sei nicht in den Schreckensgesichten zu sehen.« Diese könnten sich in unendlicher Folge bis zu immer unvorstellbarer werdenden Grausamkeiten variieren lassen. Das Unheimliche sei vielmehr das ein für allemal Feststehende. Diese riesige, unnahbare Ordnung, die kaum etwas Beunruhigendes von sich gibt, die einfach nur da ist, mit Selbstverständlichkeit fortwirkt. Und all das bestimmt, was uns dann schließlich auf weit verzweigten Umwegen erwürgt und vernichtet. Das Unheimliche, wiederholte er, an die Wand des Treppenhauses gelehnt, ist nicht das Grauenhafte, das wir doch, wenn wir uns anstrengen, zu sehen vermögen, sondern unsere Unfähigkeit, das Banale, kompakt Unverrückbare zu erkennen. Denn was denn dies sei, sagte er und starrte hinaus auf die neugelegte Straße, auf der Kinder gegen den Zugwind anradelten, diese Zahlen, die uns mit ihren unerschöpflichen Mengen so verwirrten, diese Zahlen von Menschen, die durch alle Landschaften der Erde ihrem Tod entgegenzogen, gehörten sie nicht von Urzeiten an zur Regel? Waren uns die Zahlenmassen nicht eher gleichgültig als unbegreiflich, weil die Gewöhnung daran längst genetisch geworden war? War nicht die Geschichte der Menschheit eine Geschichte des Mordens? Waren Menschen nicht seit jeher in dem Dezimierungsprozess, wo die Stärkeren die Schwächeren auslieferten, zu Hunderttausenden, zu Millionen versklavt, abgeschlachtet worden, im Assyrischen und im Ägyptischen Reich, im Reich der Hellenen und der Maya und am Vorzeichen höchsten Herrschaftsrechts, heiligster Führungsansprüche, zumeist zu Ehre von Göttern, oft begleitet von humanistischen, ja demokratischen Anschauungen, verurteilt zur Minderwertigkeit, Wertlosigkeit.